Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister soll zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Je weiter wir im Turnier kommen, desto wichtiger ist Öffentlichkeitsarbeit und so Interviews, auch in Englisch. Boah. Und wer soll uns das erklären? Lothar Matthäus? Ja, was gibt's denn da jetzt zu lachen? Hallihallo, hier ist ein Lothar Matthäus, because you have gerufen an English interview trainer who is speaking English like the yellow from the egg. Oh, sozusagen, aber so inzwischen zweifle ich selber dran, ob du jetzt der Richtige warst für den Job. Pep, Yogi, I'm a professional. No one can reach me the water. I transport the spirit and the energy of football. Nobody can paint me an X for a new because I know where the hammer hangs. There is no reason for laughing. I traveled for you to France to tell you and you just laugh over me. Your manners are really from bad parents. You cannot play with me. I'm not a child. You can slide my back down. Trainer, so good English like Lothar speaks, speak we already all. Je suis Yogi.